بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir führen weiterhin unsere Vortragsreihe fort bezüglich den großen Zeichen auf das baldige Eintreffen der Stunde. Und wie wir bereits gesehen haben, werden diese damit beginnen, dass der Dajjal herauskommt und dass Isa alayhi salam ihn aufsuchen wird, nachdem er wieder herabgestiegen ist, und dass er ihn töten wird. Und wir sehen und haben bereits gesehen das dritte große Zeichen, was dann auftreten wird. Und zwar noch in der Zeit von Isa alayhi salam. Wir haben gesehen, dass in der Zeit von Isa alayhi salam, nachdem er den Dajjal umgebracht hat und Leute zu ihm gekommen sind, die von der Fitna des Dajjal verschont geblieben sind, und wenn Isa alayhi salam sie dazu beglückwünscht und ihnen ihre hohe Stellung im Paradies beschreibt, offenbarte erhabene Allah zu Isa alayhi salam eine gewaltige Nachricht, dass er sich in Acht nehmen soll. Er und diejenigen, die wenigen, die mit ihm gläubig sind. Und zwar sagte der erhabene Allah zu ihm, dass er Diener von ihm erlaubt hat, herauszukommen. Und zwar Ya'juj und Ma'juj. Ya'juj und Ma'juj, diese zwei Völker, die wir bereits kennengelernt haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu diesem Augenblick ihnen erlauben, herauszukommen. Und sie werden auf dieser Erde unbesiegbar sein. Und deswegen sagt der Erhabene Allah zu Isa alayhi salam, offenbart ihm, dass er und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, dass sie sich verstecken sollen. Und dass sie sich zurückziehen sollen auf einen Berg in der Sinai-Halbinsel in Ägypten. Dort auf diesem Berg At-Tur, dort sollten sie bleiben und sich verschanzen und sich verstecken. Weil jetzt Diener Allahs herausgekommen sind, die unbesiegbar sind. Und die überall auf der Erde Unheil stiften werden. Und überall die Menschen töten werden. Und deswegen, da das Kämpfen gegen sie unmöglich ist, soll Isa alayhi salam und jeder Gläubige sich zurückziehen und sich verstecken. Und Ya'juj und Ma'juj, über diese zwei Völker, wie wir bereits in der letzten Woche gesagt haben, ist vieles geschrieben worden. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns nur auf zwei Quellen beruhen und uns nur auf diese beiden Quellen beziehen. Und zwar ist es der Koran, das Buch Allahs und die authentische Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese zwei Quellen sollen uns Genüge sein. Und wir haben in der letzten Woche damit angefangen zu erfahren, wer diese zwei Völker sind. Weil der Habene Allah sie im Koran erwähnt hat. Und auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über sie berichtet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte diese zwei Völker, Ya'juj und Ma'juj, als Antwort auf die Mushrikin, die zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegangen sind und wissen wollten und erfahren wollten, wer Dhul-Qarnayn ist. Dhul-Qarnayn, der eine Begegnung hatte mit diesen zwei Völkern, mit Ya'juj und Ma'juj. Und die Antwort darauf kam vom Erhaben Allah, sodass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen diese Offenbarung vortragen konnte. Deswegen sagte auch der Erhabene Allah, قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Er sagte zu seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sag, o Muhammad, sag zu ihnen, die dich ja da fragen, ich werde euch über ihn, über Dhul-Qarnayn, eine Geschichte verlesen, eine kurze Geschichte, einige Etappen von Dhul-Qarnayn. Und wir haben bereits erfahren, wer Dhul-Qarnayn ist. Dieser rechtschaffene Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala so viel Macht gegeben hat. Dhul-Qarnayn, wie einige Gelehrten sagen, wie zum Beispiel Ibn Kathir und auch Sheikh Ibn Uthaymeen, sie sagen, Dhul-Qarnayn hat in der Zeit von Ibrahim a.s. gelebt. Und sie sagen sogar, dass er mit Ibrahim a.s. den Tawaf um die Kaaba gemacht hat. Er ist in der Zeit von Ibrahim a.s. Muslim geworden. Wie gesagt, das ist eine Aussage einiger Gelehrten wie Ibn Kathir und Sheikh Ibn Uthaymeen. Das, was uns dabei interessiert ist, das, was der Erhabene Allah im Koran über Dhul-Qarnayn beschrieben hat. Er beschrieb ihn und seine Macht insofern, dass er drei Etappen von Dhul-Qarnayn im Koran beschrieb. Er beschrieb einmal seine Etappe Richtung Sonnenuntergang und auch genauso seine Etappe Richtung, seinen Aufgang und dann auch die letzte Etappe, wo er dann letztendlich Ya'juj und Ma'juj begegnen wird. Allah SWT sagt im Koran über Dhul-Qarnayn, حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Also Dhul-Qarnayn ist in seiner dritten Reise an zwei gewaltigen Berge vorbeigekommen. Und dort hat er ein Volk vorgefunden, die Sprache von Dhul-Qarnayn nicht verstanden haben. Und auch er genauso ihre Sprache nicht verstanden hat. Und die Gelehrten sagen, dass damit das Gebiet in der Mongolei gemeint ist. Dort China und die Ecke. Dort ist dies geschehen. Und deswegen brauchte Dhul-Qarnayn jemand, der ihm dies übersetzt, was sie ihm da erzählen wollten. Weil sie wussten und haben erfahren, dass dieser König Dhul-Qarnayn ein gerechter König war. Und ein mächtiger König war. Und deswegen haben sie sich schnell zu ihm begeben und wollten, dass er ihnen hilft und haben ihm ihre Sorgen und ihre Probleme vorgetragen. Allah SWT erwähnt ihre Aussage im Koran, als er sagte, قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Sie sagten, O ذو القرنين, يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Sie haben die Angriffe von Ya'juj und Ma'juj beklagt. Ya'juj und Ma'juj, die schon damals Unheil gestiftet haben auf der Erde. Und diese Menschen, sie litten unter dieses Unheil von Ya'juj und Ma'juj. Und deswegen wollten sie, und sie waren auch bereit gewesen, dafür alles herzugeben, was sie besaßen. Sie wollten, dass Dhul-Qarnayn eine Sperrmauer baut zwischen ihnen und diesen beiden Völkern, damit sie endlich Ruhe haben. Deswegen sagten sie zu ihm, zu Dhul-Qarnayn, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Wir sind bereit, dir alles zu geben, unser Vermögen, unser Geld, aber sorge dafür, dass wir in Ruhe gelassen von ihnen. Und schaut, was Dhul-Qarnayn daraufhin geantwortet hat. Dieser mächtige König, dieser gerechte, gläubige König, dieser rechtschaffene Mann. Er hätte sagen können, ja, gebt her, was ihr habt. All euer Vermögen her damit. Und dann werde ich euch helfen. Aber diesem gerechten Mann, ihm ging es nicht um Vermögen. Ihm ging es nicht um Geld. Sondern er wusste, was Allah SWT ihm gegeben hat. Und er wusste die Macht, die ihm Allah SWT gegeben hat, und er wusste, wie er dieses für das Gute einzusetzen hat. Allah SWT sagt im Koran, was Dhul-Qarnayn daraufhin antwortete, قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ. Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr, ist besser als das, was ihr mir geben wollt. Das, was Allah SWT mir gegeben hat, ist viel besser als euer Vermögen, als euer Geld. Aber Dhul-Qarnayn, er merkte ihnen an, dass sie faul waren. Dass sie einfach irgendeinen gesucht haben, der für sie diese Sachen erledigen sollte. Und deswegen wollte er sie einbinden bei diesem gewaltigen Vorhaben. Allah SWT sagt im Koran, dass Dhul-Qarnayn zu ihnen sagte, فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Hilft mir. Ich brauche kein Geld von euch, aber ich brauche eure Kraft. Ich brauche Arbeitskräfte, die mir dabei helfen sollen. Ich werde diese Sache finanzieren und ich werde diese Sache planen. Aber ich brauche Leute, die mit anpacken, die mir dabei helfen, dieses gewaltige Unternehmen umzusetzen. Und hieran sieht man bei diesem Projekt, wie genial Dhul-Qarnayn war. Dieser geniale Architekt, der seiner Zeit voraus war. Was er zwischen diesen Bergen bauen wird, mit der Erlaubnis Allahs und mit der Hilfe Allahs. Allah SWT sagt im Koran, dass Dhul-Qarnayn sagte, Atuni Zubar al-Hadid, bringt mir die Eisenstücke. Sie sollten ihm riesige Eisenstücke bringen. Und sie sollten diese Eisenstücke zwischen diesen zwei gewaltigen Bergen aufstapeln. Und dann, als diese Eisenstücke hoch genug waren und bis sie dann wirklich mit den beiden Bergen gleich im Gleichstand waren, so hoch waren sie gewesen, sagte Dhulqarnain zu ihnen, dass sie ihm jetzt Feuer bringen sollten. Sie sollten Feuer bringen und sie sollten dieses Eisen anzünden, damit es anfängt zu schmelzen, damit das sich vereint zu einem Ganzen wird und somit eine Sperrmauer bildet zwischen diesen zwei gewaltigen Bergen. Und schaut, wie gigantisch dieser Eigenfall war, der die Schlucht zwischen diesen zwei Bergen schloss. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viele Tonnen diese Mauer wiegt, was Ya'juj und Ma'juj davon hindern soll, die Menschen anzufeinden und die Menschen anzugreifen. Und dann in der zweiten Bauphase, weil Dhulqarnain war noch nicht fertig gewesen, in der zweiten Bauphase befahl er den Leuten, dass sie Kupfer bringen sollten. Und dass sie dieses Kupfer zum Schmelzen bringen sollten. Und dann hat er dieses Kupfer über dieses Eisen geschüttet, sodass das Kupfer sich mit dem Eisen vermischt hat. Und dann erstarrt es. Und somit war diese Mauer hart gewesen, undurchdringbar gewesen. Und so hatten Ya'juj und Ma'juj keine Chance mehr, weder diese Mauer zu durchbohren, noch drüber zu klettern, noch irgendwie drum herum zu kommen. Aber schaut, Dhulqarnain hätte jetzt sagen können, nachdem er jetzt diese Mauer gebaut hat und da stand und diese Mauer betrachtet hat, hätte sagen können, schaut, wie genial ich bin. Schaut, was ich da gebaut habe. Schaut, was für ein Genie ich bin. So wie heute viele Architekten beschrieben werden. Ein Genie, ein keine Ahnung was. Aber schaut, was Dhulqarnain gesagt hat, weil er wusste, wer ihm dies ermöglicht hat. Weil er wusste, wer ihm dabei beistand. Und er wusste, wer ihm dabei geholfen hat. Dhulqarnain sagte, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnte, قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Er sagte, also Dhulqarnain, das ist eine Barmherzigkeit von unserem Herrn. Der hat das ermöglicht, dass wir das überhaupt bauen konnten und durften. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn, also diese Mauer, in sich zusammensinken und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Ihr seht, wie gewaltig diese Mauer ist. Aber diese Mauer wird so lange da stehen, solange Allah subhanahu wa ta'ala es will. Und an dem Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es zusammenbricht, wird es zusammenbrechen. Und so brachte er ihnen auch hier wieder den Tawhid bei, dass sie wissen und begreifen, dass die Macht allein bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Nicht, weil du die stärkeren Waffen hast, nicht, weil du die stärkeren Mauern hast. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, in dessen Hand alles ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich dazu befähigt hat, irgendetwas zu tun. Wäre er nicht, dann hättest du nichts dergleichen getan. Und so brachte er ihnen Dhulqarnain, diesem Volk, den Tawhid nochmal bei und machte ihnen dies begreiflich. Und jetzt, nachdem die Mauer gebaut wurde und Ya'juj und Ma'juj nicht mehr herauskommen konnten von dem Ort, wo sie sind, bis heute, versuchen sie natürlich die ganze Zeit irgendwie da rauszukommen. Weil wir wissen ja, dass von der Zeichen der Stunde es ist, dass Ya'juj und Ma'juj kommen wird. Dass sie herauskommen werden, so wie wir ja im Hadith vorher gesehen haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu Isa alayhi salam sagt, ich habe heute einigen meiner Diener erlaubt herauszukommen. Ya'juj und Ma'juj. Das heißt, sie werden diese Mauer durchdringen können. Zainab bint Jahsh radiallahu anha, sie berichtete, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam eines Tages zu ihr aufgebracht hereinkam, während er sagte, La ilaha illallah, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah, wehe den Arabern wegen des nahenden Unheils. Ein Riss ist in der Mauer, die Ya'juj und Ma'juj zurückhält, und das Loch ist von dieser Größe. Und er zeigte mit seinem Daumen und seinem Zeigefinger einen Kreis. Und Zainab bint Jahsh, sie sagte zu ihm, zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, werden wir alle vernichtet, auch wenn unter uns Rechtschaffene sind? Wir alle? Oder werden nur diejenigen davon betroffen sein, die Freveler sind, die Heuchler sind? Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja, also alle werden davon betroffen sein. Ja, wann? Wenn Schlechtes sich vermehrt. Wenn Schlechtes sich vermehrt, dann wird es alle umfassen, sowohl die Rechtschaffenen als auch die Nicht-Rechtschaffenen. Aber jeder wird am jüngsten Tag nach seiner Absicht dann zur Rechenschaft gezogen. Wer rechtschaffend war, ist rechtschaffend gewesen. Und wer Unheil gestiftet hat, der wird dann auch dementsprechend zur Rechenschaft gezogen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Ahmed al-Tirmidhi und bei Ibn Majah verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, er sagte, jeden Tag versuchen Ya'juj und Ma'juj einen Weg durch den Wall hinauszugraben. Wenn sie anfangen, das Sonnenlicht hindurch zu sehen, sagt derjenige von ihnen, der verantwortlich ist, geht zurück, ihr könnt morgen das Graben fortsetzen. Und wenn sie zurückkommen am nächsten Tag, hat Allah den Wall noch stärker gemacht als zuvor. Dies wird sich fortsetzen, bis ihre Zeit gekommen ist und Allah wünscht, dass sie herauskommen. Sie werden graben, also an dem Tag, wo Allah es so will, sie werden graben, bis sie das Sonnenlicht erblicken. Dann wird der Verantwortliche sagen, geht zurück, ihr könnt morgen das Graben fortsetzen, insha'Allah. Hier wird er insha'Allah sagen, die Bedingung stellen. Wir werden morgen weiter graben, wenn Allah es so will. Zuvor hat er immer gesagt, lasst uns eine Pause machen, lasst uns ausruhen, wir werden morgen weitermachen. Und wenn sie dann kamen, war das Loch verschlossen gewesen. Und es war noch stärker gewesen als zuvor. Aber dann, wenn Allah will, dass sie herauskommen, wird dieser Anführer von ihnen sagen, lasst uns eine Pause machen und wir werden morgen, insha'Allah, wenn Allah es so will, werden wir weiter graben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, sie werden am folgenden Tag zurückkehren und werden das Loch so auffinden, wie sie es verlassen hatten. Sie werden das Graben fortsetzen und schließlich herauskommen. Weil die Ajuj und Ma'ajuj, daran müsst ihr glauben, sie existieren jetzt. Und sie versuchen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeden Tag versuchen sie herauszukommen. Und denkt ja nicht, dass es nicht sein kann, wie kann es sein, wo sind sie denn? Wer hat sie denn gesehen? Google Earth hat sie ja nicht erfasst, das gibt sie gar nicht. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, dass dieses Volk, diese zwei Völker existieren, dann existieren sie. Und wenn er sagt, dass sie jeden Tag versuchen, da herauszukommen, dann versuchen sie es. Und dann letztendlich, kurz bevor der jüngste Tag anbricht, werden sie dann herauskommen und werden die Leute dann sehen, die zu dieser Zeit am Leben sind, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sprach. In einem anderen Hadith sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, sie werden an dem See Tiberias, also das ist ein See in Scham, in Palästin, die Ecke, sie werden daran vorbeikommen. Also wenn sie dann aus ihrer Gefangenschaft herauskommen, werden sie sich aufmachen und sich überall auf der Erde verbreiten. Und damit wir begreifen, wie gewaltig die Anzahl dieser Leute sein wird, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Ereignis erklärt und beschrieben und erzählt, damit wir uns ungefähr vorstellen, wie gewaltig ihre Anzahl sein wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, sie werden an dem See Tiberias vorbeikommen. Wenn die ersten von Ya'juj und Ma'juj daran vorbeikommen, werden sie das gesamte Wasser dieses Sees trinken. Und wenn die letzten von ihnen vorbeikommen, werden sie sprechen, hier gab es früher einmal Wasser. Das ist, wenn die Ersten ziehen und gehen und an diesem Fluss vorbeikommen und davon trinken und trinken und dann die Letzten kommen, werden sie sehen, dass da kein Wasser mehr drin ist. Und sie werden sagen, hier war bestimmt früher mal Wasser gewesen. Schaut, wie gewaltig ihre Anzahl sein wird. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass sie unbesiegbar sein werden. Und dass der Erhabene Allah seinem Gesandten Isa alaihi salam befehlen wird, sich zurückzuziehen. Sie werden gewaltig sein und sie werden auch überall Unheil stiften und die Menschen töten. Und die Menschen werden Angst vor ihnen haben. Viele werden Opfer sein. Und die wenigen Gläubigen, die werden sich verschanzen und werden sich verstecken. So wie Isa alaihi salam und diejenigen, die mit ihm sind. Sie werden sich in einem Berg zurückziehen und verstecken. Und Ya'juj und Ma'juj, wenn sie dann keine Menschen mehr sehen, werden sie glauben, dass sie alle umgebracht haben. Dass sie die Einzigen sind, die auf der Erde am Leben sind. Aber schaut, ihre Tyrannei hört damit nicht auf. Sie glauben jetzt, sie haben die gesamte Menschheit besiegt und getötet. Aber sie wollen mehr, sie wollen wissen, dass sie die Einzigen sind, die einzigen existierenden Lebewesen überhaupt. Und schaut, was sie dann sagen werden, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, dass sie sagen werden, wir haben die Leute auf der Erde getötet, nun kommt Lasst uns die Leute im Himmel töten. Sie werden glauben, dass sie so viel Macht haben, dass sie jetzt auch anfangen können, die Leute im Himmel zu töten. Und schaut, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie damit prüfen. Und sie weiterhin glauben lassen, dass sie wirklich so viel Macht haben, dass sie jetzt auch noch die Bewohner, die Himmelbewohner töten können. Weil Ya'juj und Ma'juj, nachdem sie diesen Entschluss gefasst haben, werden sie ihre Speere nehmen und ihre Bogen nehmen und in den Himmel schießen. Glauben, dass sie damit die Bewohner und die Leute des Himmels töten können. Und Allah subhanahu wa ta'ala, um sie zu prüfen und um sie in diesem Glauben zu lassen, wird er diese Bogen und diese Speere wieder fallen lassen und sie werden sehen, dass diese voller Blut sind. Und sie werden glauben, dass sie jetzt wirklich alle umgebracht haben. Sowohl diejenigen, die auf der Erde sind, als auch diejenigen, die im Himmel sind. Deswegen werden sie sagen, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie werden sagen, wir haben die Leute auf der Erde besiegt und die Leute im Himmel überwältigt. Und der Isa alaihi salam und diejenigen, die mit ihm sind, von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie werden sich an Allah subhanahu wa ta'ala wenden. Mit was? Mit der stärksten Waffe überhaupt. Mit der stärksten Waffe, was jeder Muslim hat, aber leider nur die wenigsten nutzen. Die Waffe, die die stärkste Waffe überhaupt ist. Stärker als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Und stärker als jede Waffe, die heutzutage irgendeiner besitzt oder später noch besitzen wird. Das ist der Dua, das Bitten Allahs. Die mächtigste Waffe überhaupt, was ein Muslim besitzen kann. Und viele haben es in ihrem Besitz, aber nutzen es nicht aus, weil sie es vielleicht nicht wissen oder weil sie die Tragweite von diesem Dua nicht begreifen wollen. Weil derjenige, der diese Bitte erhört, ist der Erhabene Allah. Und derjenige, in dessen Hand doch alles ist, ist der Erhabene Allah. Deshalb, wenn du deine Bitte an ihn richtest, er hat die Macht. Und wenn er deine Bitte erhört, dann wird es auch so geschehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. Und schaut, nachdem Isa a.s. und diejenigen, die mit ihm sind, ihre Bitte an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet haben, erhört Allah subhanahu wa ta'ala ihre Bitte. Und schaut, womit diese Leute getötet werden und wie sie zugrunde gehen werden, die doch glauben, so mächtig zu sein, die jetzt glauben, die Einzigen zu sein, die am Leben sind, die glauben, dass sie die gesamte Menschheit getötet haben und auch genauso diejenigen, die im Himmel sind. Schaut, hier zeigt sich, wer mächtiger ist. Ob diese zwei Völker mächtiger sind oder der Erhabene Allah. Schaut, womit Allah sie töten wird. Nicht mit gewaltigen Panzern, nicht mit gewaltigen Flugzeugen, Bomben oder sonst irgendwas. Mit was? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, daraufhin wird Allah einen kleinen Wurm gegen Ya'juj und Ma'juj schicken, der sie alle vernichten wird. Ein kleiner Wurm wird hier an ihrem Nacken herauskommen und er wird sie töten. Er wird sie alle vernichten. Sie werden alle sterben. Alle Ya'juj und Ma'juj werden sterben. Alle diese zwei Völker. Schaut, was sie getötet hat. Diese zwei mächtigen Völker, die so tyrannisch über die Erde geherrscht haben, werden von etwas Kleines getötet. Warum? Weil derjenige, in dessen Hand doch alles ist, der Erhabene Allah. Hier befiehlt er kleinen Würmern, dass sie dieses gewaltige Volk töten sollen und sie haben sie getötet. Damit ihr begreift und damit ihr euch auf Allahs Kantele verlässt, weil das ist leider heutzutage verschwunden. Viele, wenn sie sehen, all die anderen mit ihren Waffen und mit ihrer Macht, dann verzweifeln sie und sagen, was können wir schon dagegen anrichten, was haben wir schon, was haben wir? Wir haben das Mächtigste und das Gewaltigste überhaupt. Wir haben den Dua und wir haben Allah auf unserer Seite. Aber unser Problem ist, dass wir dieses nicht begriffen haben und unser Problem ist, dass wir nicht zurückkehren zum Erhabenen Allah, damit er uns das gibt, was er uns versprochen hat. Isa a.s., er wird einen von seinen Leuten, die mit ihm sind, sagen, dass er hinausgehen soll. Er soll schauen, was Allah mit Ya'juj gemacht hat, Ya'juj und Ma'juj gemacht hat. Sind ihre Bitten schon erhört worden? Weil sie haben Angst, sie haben sich verschanzt, sie haben sich versteckt. Und jetzt hat er einen ausgesucht, der rausgehen soll, der schauen soll, leben sie noch, sind sie tot? Und derjenige, der hier jetzt rausgeht und schaut, er rechnet natürlich damit, dass er sterben wird. Weil wenn die Ya'juj und Ma'juj noch am Leben sind, diese zwei Völker, sie werden sich ihn schnappen. Und sie werden ihn foltern und sie werden ihn umbringen. Aber er vertraute auf den Erhaben Allah und ist dann herausgegangen, um nachzuschauen, ob diese zwei Völker noch am Leben sind. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, beschrieb, dass dieser dann zurückkehren wird, nachdem er gesehen hat, dass alle gestorben sind. Keiner von Ya'juj und Ma'juj hat überlebt. Und er wird zurückkehren zu Isa alaihi salam und wird sagen, Glückwunsch, seid froh, sie sind tot, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie alle umgebracht. Und Isa alaihi salam wird daraufhin mit seinen Gefährten von diesem Berg wieder heruntersteigen. Und sie werden keine Handbreite finden, die nicht von deren Verwesung, von der Verwesung von Ya'juj und Ma'juj und ihrem Gestank vergiftet ist. Überall werden ihre Leichen rumliegen. Überall werden sie zu riechen sein. Sie sind überall verwest. Überall liegen ihre Leichen herum. Und so dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass nicht mal eine Handbreite zu finden ist auf der Erde, wo nicht dieser Gestank und diese Verwesung sich verbreitet hat. Und hier wieder richtet Isa alaihi salam und seine Leute, sie richten ihre Bitte an den Haben Allah, dass er die Erde reinigen möge von diesen verwesten Leuten, dass sie wieder frei auf diese Erde gehen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hörte wiederum die Gebete dieser Gläubigen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, daraufhin wird Allah Vögel senden mit Hälsen wie Kamele, die Kadaver hinwegtragen werden, wohin es Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und dann wird Allah Regen senden, der jedes Haus und jedes Zelt und die ganze Erde reinigt, bis sie glänzt wie ein Spiegel. Daraufhin wird der Erde befohlen, bringe deine Früchte hervor und gib deinen Segen her. So wie wir dann gesehen haben, als wir über Isa alaihi salam geredet haben, Al-Baraka wird herrschen, Al-Baraka wird überall zu sehen sein. Die Menschen werden in Luxus leben, die Menschen werden in Zufriedenheit leben. Frieden wird herrschen, Zufriedenheit wird herrschen, Segen wird herrschen. So wie wir dies bereits gesehen haben in der Khutba über Isa alaihi salam. Das war also die Geschichte von Ya'juj und Ma'juj. Und das, was ihr erfahren habt über diese zwei Völker, ist das, was berichtet wurde im Koran und in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen gebt euch damit zufrieden mit dem, was authentisch überliefert wurde und schaut nicht nach in anderen Quellen, die nicht authentisch sind, weil das, was uns genügt, sollte nur das sein, was authentisch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.